Der Weg der Mundharmonika. Ein Feature von Lou Brauers. Mit dieser Musik fing es für mich an. Vor vielen Jahren. Sie ließ mich nie mehr los. 2016 kam die Nachricht, er sei gestorben. Jean-Baptiste Frédéric Isidore, Baron Thielemans, genannt Toots, Gitarrist, Kunstpfeifer, Mundharmonikaspieler, ist 94 Jahre alt geworden. Ich war verwirrt. Hatte ich doch immer das Gefühl, mit seiner Musik würde er den Tod schon irgendwie verführen, ihm von der Schippe springen. Ich zog mit meinem Mikrofon dorthin, wo Toots 1922 geboren wurde, nach Brüssel. Und dorthin, wo er lange gelebt hat, nach New York City. Ich wollte wissen, wer er war. Und ich wollte an den Geburtsort des Instruments, das er am virtuosesten beherrschte, an einen Geburtsort der Mundharmonika, nach Friedrichroda in Thüringen. Brüssel, das Bürogebäude des flämischen Wochenmagazins Knack. Bart Cornon ist der Erste, den ich besuche. Bart ist Musikjournalist. Er hat nie mit Toots gespielt, aber er hat mit Toots eine besondere Geschichte. Ich denke, das Leeftijdsverschil spielt eine Rolle. Ich war toen best jonger, 2009, dann war ich 27. Ich denke, es war der Altersunterschied. Ich war 27, als wir uns 2001 kennenlernten. Gerade war mein Großvater gestorben und eigentlich hat Toots für mich die Rolle des Großvaters übernommen. Will you mean nach New York? Im August lud Toots mich ein, nach New York mitzukommen, wo er im September eine Woche lang im Blue Note Jazz Club auftreten sollte. Einen Monat später sah die Welt plötzlich ganz anders aus. Das Attentat von 9/11. Das mit der Anschläge von 11. September. Toots rief mich an. Wir fliegen trotzdem. Ich will in New York sein. Ich bin auch amerikanischer Staatsbürger. Am ersten Tag, als der Luftraum wieder offen war, sind wir geflogen. Ja, die hele week ist durchgegangen. Er waren heel veel Konzerte in die Week gecancelt, von Madison Square Garden tot de andere Jazzclubs. Toots Auftritte haben tatsächlich stattgefunden. Er bestand darauf. Er sah sich als New Yorker. Er wollte für die Leute da sein. Ich denke, alle sehnten sich nach Trost. Am Anfang kamen nicht viele Besucher, aber am Ende der Woche bildeten sich draußen Schlangen. Nie mehr hat Toots so hingebungsvoll und leidenschaftlich gespielt. Sein Schlagzeuger Billy Hart musste sogar sein Spiel unterbrechen, weil Toots ihn so berührte. Auch wenn Toots Thielemans sich am liebsten mit seiner Mundharmonika mitteilte, er sprach Flämisch und Französisch und Englisch und etwas Deutsch. Wenn ich 3 Jahre alt war, spielte ich Akkordeon. Keine Musikschule, nichts, alles selbst gelernt. Und da habe ich eine Mundharmonika gekauft und dann zusammen, selber Zeit, Jazz Contamination von Louis Armstrong während dem Krieg. Und die Leute, die Musiker in Belgien, die sagte, oh, du kannst ein guter Musiker sein, wirf das Spielzeug weg. Und kauf ein echtes Instrument. Erzählte er 1996 als Gastmoderator der Sendung Klassik, Pop etc. im Deutschlandfunk. Und was erzählte Thielemans dem Publikum in der Woche nach 9/11 im New Yorker Blue Note Club? Was New Yorkers graag hören, was Dutz dort einzeln. Dass New York für Wehrhaftigkeit steht. New York dreht um Wehrbarkeit, um Resilience, als er so mooi heet in het Engels. Er erinnerte sich an seine Ankunft in New York 1951. Zu Hause in Brüssel hatte er kaum Geld sparen können. Er war schon verheiratet, aber er konnte seine Frau nicht mitnehmen. Von allem hatte er nur eins: eine Wohnung mit einem Zimmer, eine Hose, eine Gitarre, eine Mundharmonika, eine Kochplatte. Und wäre er sehr sparsam, hätte er freitagabends Geld für ein Bier. Und das war's. Und als er sehr zuinig war, dann hatte er am Freitagabend Geld für ein Bierchen. Er hat lange überlegt, wo er dieses Bier trinken würde. Er wählte Hickory House, ein Restaurant an der Ecke der 52nd Street, wo die berühmten Jazzclubs lagen. Tutz nahm all seinen Mut zusammen, um Hickory House zu besuchen. Dort gab der Pianist Dr. Billy Taylor nach seinem Auftritt die Bühne frei. So, what's your name, son? Jean Tielemans. Okay. Where are you from? At Brüssel. That's in Europe, isn't it? Yeah, it's in Europe. And what will you graag spielen? Und was möchtest du spielen? Fragte Billy Taylor. Tutz dachte, ich muss ihn beeindrucken, also spiele ich I Can't Get Started. Das ist im Grunde ein Bebop-Examen, weil darin eine mathematisch super schwierige Passage vorkommt. Überlebe ich das, habe ich es geschafft. Tutz schnappte aber nicht seinen Gitarrenkoffer, sondern nahm seine Mundharmonika aus der Brusttasche. Aus seinem Brustsackchen holte er seine Mundharmonika. Und niemand hat das ooit in einem Jazz-Kontext gesehen. Niemand hatte diesem Instrument jemals in der Jazzmusik Aufmerksamkeit geschenkt. Als ihm anschließend die Band gratulierte, wusste er, I did it. Danach hat ihn Billy Taylor in den Clubs vorgestellt. Bei Charlie Parker, Dizzy Gillespie, bei allen Großen des Jazz, von denen Tutz in Europa geträumt hatte. Und das war der Anfang seiner Karriere. Diese Geschichte erzählte er im Blue Note Club nach 9/11. Eine Geschichte, die bis zu seinem Tod galt. Er sei nicht nach Amerika gekommen, um zu scheitern. Er wollte Jazzmusiker in New York werden. Zurück nach Brüssel, das war keine Option. Für ihn waren Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit das Geheimnis seiner Karriere. Das war seine Lektion für die New Yorker nach 9/11. Und die Wehrbarkeit und Wehrkraft war für ihn das große Geheimnis von seiner Karriere und war die Lektion, die er hat für New Yorkers nach 9/11. Der Regionalzug müht sich bergauf, vorbei an sonnigen Lichtungen und dichtem Wald. Buchen, Eschen, Ahorn. Südthüringen. Letzter Halt, Friedrich Roda. Friedrich Roda. Hier wurde Friedrich Buschmann geboren. Am Bahnhof werde ich von Klaus Henniges, dem ehemaligen Bürgermeister, und Dr. Günther Schwab, einem Mundharmonika-Experten, empfangen. Unser erster Weg führt zur Friedrich-Buschmann-Grundschule, wo mich eine Überraschung erwartet. 36 Kinder mit Mundharmonikas. Hier ist die Friedrich-Buschmann-Schule. Wer war Friedrich Buschmann? Ein berühmter Musikant, der seinem Vater auch immer in der wo er noch in der Schule war, geholfen hat, die Instrumente zu bauen, und er hat die Mundharmonika erfunden. Genauer, er wurde in der Hauptstraße in Friedrichsroda hier geboren. In Friedrichsroda gibt es auch eine Friedrich-Buschmann-Straße noch. Oh, danke. Es gibt auch noch einen Friedrich-Buschmann-Brunnen. Im örtlichen Heimatmuseum gibt es ein Friedrich-Buschmann-Zimmer. Buschmann in Öl, vergilbte Fotos der Nachfahren. Eine Vitrine birgt historische Musikinstrumente. Günter Schwab klärt mich auf. Friedrich Buschmann wurde in Friedrichsroda im Jahre 1805 geboren. Er war der Sohn von Johann David Buschmann. Johann David Buschmann war ein Instrumentenbauer, der ebenfalls in Friedrichsroda geboren wurde. Er baute 1816 eine Äoline. Eine Äoline ist ein Instrument bestehend aus einer Metallplatte, in diese Metallplatte eingelagert und befestigt, Metallzungen, Stimmzungen, die angeblasen werden durch einen Windsack. Und Friedrich machte einen ersten entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Mundharmonika. Er baute winzige Äolinen. Er war ja auch Instrumentenbauer und er stimmte auch Instrumente. Von der Orgel angefangen bis zum Klavier spielen und dergleichen mehr. Und da brauchte er eine Stimmhilfe. Und da hat er ein kleines Instrument gebaut, 4 Zoll, 10 Zentimeter lang, mit 15 Stimmzungen. Und vom Vater wusste er, dass man keinen Blasebalg braucht, sondern wenn die Instrumente sehr klein gehalten werden, kann man auch die Atemluft dazu benutzen. Und er hat, das hat er selber berichtet, bei seinem Vater gesehen, wie er solche Stimmzungen an den Mund genommen und geprüft hat. Das klang dann so. Jetzt kommt eine Mischung aus Gesang und Mundharmonikaspiel. Das Leben von Friedrich Buschmann wird besungen. Und wer hat das Lied geschrieben? Ich. Liebe Leute, kennt ihr unseren Friedrich Buschmann? Er war hier im Ort geboren. Der junge Buschmann zieht in die Ferne. Aus Barmen bei Wuppertal berichtet er 1828 dem Bruder Eduard in Friedrichroda über seine Fortschritte im Instrumentenbau. Auch habe ich in Barmen ein neues Instrument erfunden, welches wirklich merkwürdig ist. Das Ding habe ich nur 4 Zoll im Durchmesser und auch so hoch, habe aber 21 Töne darauf und Piano und Crescendo. Und wie du nur spielen willst, darauf und ohne Klaviatur und kann Harmonien von 6 Tönen darauf angeben. Läufe und alles kann den Ton halten, solange man Lust hat darauf. Mitte des 19. Jahrhunderts blüht die Mundharmonika-Industrie vor allem in Süddeutschland auf. Auswanderer bringen das Instrument, das jeder in die Tasche stecken kann, das wenig kostet und so schön Heimweh klagen kann, nach Amerika. Dort wird es vor allem in der schwarzen Bevölkerung in Gestalt der Blues Harp, der diatonischen Mundharmonika, schnell populär. Toots Thielemans spielte eine chromatische Mundharmonika, ein komplexeres Instrument. Auf jedem der 12 Löcher lassen sich 4 Töne erzeugen. Mit seiner Virtuosität etablierte er die Mundharmonika im Jazz, und zwar in der Welthauptstadt des Jazz, in New York. In The Power Station, einem der berühmten New Yorker Studios, treffe ich den begnadeten Tenorsaxophonisten Joe Lovano. Er ist gerade dabei, mit Musikstudenten eine Aufnahme zu erarbeiten. What is your kindest, loveliest memory of Toots? Holding a note with him and having that sound that we created together. Become one. Gemeinsam mit ihm einen Ton zu halten und zu hören, wie unsere beiden Instrumente eins werden. So long before I ever met Toots. Lange bevor ich ihn persönlich traf, saß er in meinem Publikum und ich als Teenager in seinem. Das erste Mal, dass ich seine Musik wirklich hörte, war die Aufnahme Walking in Space mit Quincy Jones. Er berührte mich genauso tief wie Miles Davis. Just touched me as deep as Miles Davis did. I think music was everything to Toots, and I think he heard music in everything. I can give you an example of something Ornette Coleman told me. said there was music before it was a word. Musik war alles für Toots. Ornette Coleman hat mir mal gesagt, es gab schon Musik vor dem Wort. Und so empfand auch Toots. Er hörte Musik in der Natur, in schlurfenden Schritten in der Grand Central Station, im Verkehr, im Wind, der durch die Bäume geht. Mit diesem Gespür, mit diesem Staunen spielte er. Und das ist das Wesen der Musik. Wenn du fähig bist, all diese Lebensformen wahrzunehmen, kommen sie in deiner Musik zum Ausdruck. It comes through in your expression. Alleen in België liep het helemaal verkeerd. Het is een beetje het homeboy syndrome. In Belgien war das wie mit dem Propheten, der zu Hause nichts gilt. Irgendwann hieß es, es gibt da doch diesen belgischen Jazzmusiker in New York. Wer ist das nochmal? Es hat bis 1986 gedauert, ehe Toots in Brüssel aufgetreten ist, mit Fred Hirsch am Piano. Und das war ein bisschen ein Gok von der Promoter. Das Konzert war gegen alle Erwartung ausverkauft, war ein großer Erfolg. Das war der Anfang von Toots Anerkennung in Belgien. Ist es der Beginn gewesen von der Erkennung von Toots in Belgien? In Brüssel lebt auch Jean-François Prinz, Gitarrist und Komponist. Toots Thielemans war sein Freund und Mentor. People say that that jazz comes from African roots. Der Jazz hat afrikanische Wurzeln, aber auch europäische und asiatische. Er wurde in New Orleans geboren, weil diese Stadt ein Schmelztiegel von Kulturen war. Darum gibt es auch in Belgien eine Jazz-Tradition, denn wir sind ebenfalls ein Produkt von verschiedenen Kulturen. There's an amazing African poet who created the term negritude. Ein afrikanischer Dichter schuf den Begriff Negritude. Und er meinte die existenzielle Erfahrung, schwarz zu sein. Ich denke, es gibt auch so etwas wie Belgitude. Ein Belgier sein mit viel Selbstironie. Außerdem sind wir melancholisch, weil es hier 300 Tage im Jahr regnet. Und wir spüren irgendwie eine tiefe Traurigkeit. Toots ist opgegroeid in een beroemd café in Brüssel, in een oude volkswijk, die heette De Marollen. Toots wuchs in der Brüsseler Kneipe seiner Eltern auf, im Arbeiterviertel De Marollen. Dort spielte sonntags einer Ziehharmonika. Der kleine Toots lag in seiner Wiege und machte die ganz typischen Fingerbewegungen. Schau mal, der kleine Jean spielt Akkordeon, rief der Akkordeonist. Als Toots 3-4 Jahre alt war, lernte er tatsächlich Akkordeon spielen und er wurde bald so gut, dass man ihn den Mozart der Marollen nannte. Als er etwa 18 Jahre alt war, sah er einen Kinofilm mit James Cagney über einen zum Tode Verurteilten, der auf seine Exekution wartet und währenddessen Mundharmonika spielt. Sehr melancholisch. Am nächsten Tag hat sich Toots eine Mundharmonika gekauft. Klaglich Mundharmonika spielen mit heel veel Effekten. Das war die erste Mal, dass Toots das Instrument hörte. Und dann hat er das unmittelbar gekauft. Es gibt so viele Geschichten über Toots Thielemans. Henry van den Berge, Gründer und langjähriger Organisator des Brüsseler Jazzfestivals Brüsseler. Toots hatte immer seine Mundharmonika dabei. Irgendwann nach einem Konzert lief er durch Brüssel und kam an zwei Bettlern vorbei, die in einer Ecke lagen. Einer rief, Nom de Dieu, Toots Thielemans. Toots nahm seine Mundorgel aus der Hosentasche und spielte etwas für sie. Das ist Toots menschliche Schönheit. Der König oder der Bettler, für ihn gibt es keinen Unterschied. König oder Bettler, die sind eben wert. Ich Leider haben die Buschmänner kein Patent angemeldet. Das lag daran, dass Deutschland in dieser Zeit, als die Buschmänner lebten, wir die Kleinstaaterei gehabt haben. Und ein Patentamt wie in England, es war ja ein Zentralstaat, gab es in Deutschland nicht. I was lucky to have played with very important musicians, and Toots is one of them. Chet Baker is one of them also. Ich hatte das Glück, mit einigen wichtigen Musikern zu spielen. Toots war einer von ihnen, Chet Baker auch. Diese Musiker sind imstande, tief in die Musik einzudringen, bis sie uns im Innersten erreichen. Nicht sehr viele können das. Toots war sogar manchmal mitten in einem Solo nah dran zu weinen. Er war ein sehr gefühlvoller Mensch. Ich denke, er hatte ein schweres Leben. Very emotional person. I think he lived a difficult life. Michel Herr, Thielemanns langjähriger Pianist. I mean, first of all, he came out of a very modest family, as you know. So actually, he went through all stages of life in the States. Seine einfache Herkunft, seine harten Erfahrungen am Anfang seiner US-Karriere. Er bezahlte seinen Zoll. Und es war ein Schock für ihn, den schwarzen Musikern zu begegnen und zu begreifen, wie sie leben. All das berührte ihn zutiefst und kam in seiner Musik zum Ausdruck. I think he was touched by all these things and then all that came out in his music. Steven de Bruin, einer von Toots musikalischen Söhnen in Brüssel. Ich habe selber früher auch gepufft. Zelf ook asthmatisch geworden. Bij mij is het overgegaan. Ich habe wie Toots ein Inhalationsgerät benutzt. Ich war wie er asthmatisch. Bei mir ist das aber weggegangen. Toots war ein schwerer Asthmatiker und darum spielte er sehr leise. Er spielt so. Ich aber spiele lauter. Je leiser man spielt, desto mehr Nuancen kann man erreichen. Das ist eine der größten Lektionen, die Toots mir beigebracht hat. Studien zeigen, dass es für Asthma-Patienten eine gute Therapie ist, Mundharmonika zu spielen. Minder last heeft gehad van zijn astma door mondharmonica te spelen. Ein- und ausatmen. Een hele goede therapie is voor mensen. Als harmonikaspieler bekommt man controle over zijn adem. Als mondharmonica-speler krijg je veel controle over je adem. Philipp Catherin, jazz-gitarist. When he had this stroke in about 1980, he was paralyzed on the left side of his body, and he could not play guitar anymore from the left hand. I saw him practicing a scale like this, dun, dun, dun, at that speed, from a professional guitar player. 1980 hatte er einen Gehirnschlag. Die linke Seite seines Körpers war gelähmt. Er konnte nicht mehr mit der linken Hand Gitarre spielen. Ich sah ihn eine Tonleiter üben. So ein großer Gitarrist mit dieser Langsamkeit. Und er hatte den Mut und die Geduld, weiterzumachen, bis sein Gehirn seine Fingerbewegungen wieder steuerte. Natürlich nicht mehr so gut wie früher. Das hat mich schwer beeindruckt. Veerle van de Poel, Managerin. Toots hatte immer Schreck, bevor er auf Podium ging. Die ging tot. Toots hatte immer Bühnenangst. Die machte ihn krank. Und je älter er wurde, so schlimmer wurde es. Er meinte, ich habe unten auf der Leiter angefangen, bin langsam hochgestiegen. Inzwischen stehe ich ziemlich weit oben und ich möchte nicht herunterfallen. Irgendwann mussten wir vor jedem Auftritt ins Krankenhaus gehen. Wir haben darüber gesprochen und gesagt, Musik macht man, weil man sie liebt und nicht, um krank zu werden. Und dann haben wir beschlossen aufzuhören. Die Zeit danach war schlimm, traurig. Er hatte keine Hobbys. Das Einzige, wofür er lebte, war die Musik. Kein Hobbys, kein, er hat nichts mehr. Das Einzige, was er hatte, war die Musik. Im Sommer des Jahres 2016 bricht sich Toots eine Schulter, kommt ins Krankenhaus und holt sich eine schwere Lungenentzündung. Ein paar Tage vor seinem Tod ging ich mit Bartenov zum Krankenhaus. Der abgemagerte Toots zeigte mir seine Knochen und sagte, siehst du all diese Knochen? Die sehen aus wie ein Xylophon. Über Musik haben wir nicht gesprochen. Huguette, Toots Witwe, erinnert sich. Ich war am Sonntag gewesen und sagt, alle resten noch ein bisschen, wir gehen noch ein bisschen sprechen. Und von alles und nichts. Und echt, ich dachte nicht, dass um 6 Uhr morgens. Ich habe ihn sonntags besucht und beim Abschied sagte er, Montag reden wir weiter. Aber um 6 Uhr morgens wurde ich angerufen. Toots sei im Schlaf gestorben. Er war nicht depressiv, nur traurig, dass er nicht mehr spielen konnte. Für die Krankenschwestern, die ihn alle kannten, spielte er Mundharmonika. Also war so lieb mit ihm. Toots ist altijd ein suchend Mensch gewesen. Toots war ein Suchender. Auf der Suche danach, wie er über das Brüsseler Marollenviertel hinauswachsen könnte, seinen Platz in seiner zweiten Heimat Amerika suchend, als Weißer in einem schwarzen Milieu und suchend, wie er mit seiner Musik brillieren könnte. Diese Suche, diese Willenskraft, mit der er erreicht hat, was er wollte, ja, das muss auch eine einsame Reise gewesen sein. Die Willenskraft, die er nötig war, um zu kommen, wo er ist gekommen, das ist ein einsamer Tocht gewesen. Viele von den Freunden, die ich mitgespielt habe, sind gestorben. Und ich bin auch krank gewesen, aber nun ist alles zurück in Ordnung. In Amerika sagt man, I went in for the 200.000 miles checkup. Die Mundharmonika war auch zunächst nicht anerkannt. Und ich möchte mal ein Zitat bringen aus dem Jahre 1840. Gatis Lexikon. Die Mundharmonika, eine vervollkommnete Maultrommel mit mehreren Zungen und eleganterem Namen, eine jetzt gewöhnliche Spielerei und greulichste der Ohrenplage. Kinder, Spazierstöcke, Regenschirme, Reitgärten gehen mit diesem Unheil schwanger und überfallen unversehens damit den harmlosen Wanderer. Ein vernichtendes Urteil, wenn man das so sieht. Aber die Mundharmonika, sie war da und sie hat die Welt erobert. Eigentlich hat er 3 Karrieren gehabt. Er hat seine Jahre 50 Bebop-Periode gehabt. Toots hatte eigentlich 3 Karrieren. In den 50er Jahren seine Bebop-Zeit, danach seine kommerzielle Karriere und im späteren Alter der große Durchbruch und der Ruhm, so ähnlich wie der ältere Johnny Cash wiederentdeckt wurde. Am Ende seines Lebens wurde Toots überall gefeiert. Gefeiert wird vanaf zijn 75 Jahre. Der Weg der Mundharmonika. Sie hörten ein Feature von Lou Brauers. Es sprachen Walter Gontermann, Marita Breuer, Judith Jakob, Robert Dölle, Matthias Kiel, Jochen Kollender, Bernd Rehäuser und Sascha Zschorn. Ton und Technik Gunther Rose und Kiwi Eddy. Regie Fabian von Freier. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 2018.